Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Rio de Janeiro ist eine der größten Metropolen Brasiliens. Dabei ist der doch überschaubare Stadtkern umringt von einer Peripherie inoffizieller und selbsterrichteter Siedlungen, den Favelas. Diese werden auch als Räume des Widerstands begriffen, da sie sich der Kontrolle des Staates und dessen Integrationsversuchen und der teils brutalen Repression widersetzen. Als anarchistisches Radio Berlin führten wir Anfang Januar 2016 ein Interview mit einem Aktivisten, der zusammen mit anderen den libertären Stadtteilladen Rosa de Rio betreibt. Im Interview geht es unter anderem um dieses sowie andere basispolitische Projekte, sowie die allgemeine politische und soziale Situation in Brasilien. Ja, wir sind hier in Jimbau, im Norden von Rio de Janeiro beim Projekt Rosa de Rio. Ich bin hier mit Chimo, der Teil des Projekts ist. Vielleicht kannst du zur Einleitung kurz erklären, was es hier für ein Ort ist, was hier passiert. Ja gut, Jimbau ist eine von den 16 Favelas, die den Conjunto de Favelas da Maré ausmachen. Insgesamt leben in der Maré ungefähr 130.000 Menschen. Das ist halt ein Gebiet ziemlich nah am Zentrum. Also es gibt viele Favelas, die wesentlich weiter dezentraler liegen, ne? Stärker noch an der Peripherie im räumlichen Sinne. Wir liegen ungefähr auf halber Strecke zwischen Zentrum und Flughafen. Und die Maré ist eigentlich sozusagen umrandet von den großen Ausfallstraßen. Also Via Vermelha, Via Amarela und die Avenida Brasil. Entweder kreisen die Maré ein oder die Via Amarela beschneidet sie sogar. Und genau, also wir machen hier, ich selber bin hier, habe das hier 2003 kennengelernt, hatte damals einen Austauschjahr gemacht in Geografie und schon damals auch die Idee gehabt, vielleicht mal wieder irgendwann nach Rio zu kommen. Und dann, ja, 2008 bin ich dann hergekommen und lebe eigentlich seitdem hier. Und habe 2008 die Freunde, die ich 2003 kennengelernt hatte, die Kontakte wieder aufgenommen und dann damals mein Freund, der mir das angeboten hatte, irgendwie ein paar Monate bei dem übernachtet. Oh, grita menos, porra! Tô brincando, pode ficar falando! Und genau, dann, dadurch, dass ich dann so hier so ein bisschen reingekommen bin, war auch gleich klar, halt, ich würde auf jeden Fall gerne gleich so ein bisschen bei der politischen Arbeit hier mitmachen, bei den, was es so an sozialer Basisbewegung gibt. Und dadurch, dass es dann halt sich nach und nach ergeben hat, ja, habe ich dann entschieden, eigentlich auch, dass für mich klar, okay, in Rio bleiben hieß dann eigentlich auch, hier vor Ort was zu suchen, wo ich wohne und hier weiter ja, so politisch auch zu versuchen zu arbeiten. Und seit 2008 bin ich jetzt hier. Und hier konkret zur Horsa, da haben wir eigentlich, nachdem ich so ein paar andere Erfahrungen gesammelt hatte, in anderen Gruppen, größere, kleinere Sachen, innerhalb der Maré, außerhalb, da gab es dann 2010, dass Geandra, Priscilla, Gisele und ich, also wir waren zu viert, also drei Companheiras hier aus der Maré alle und ich zusammen, wir haben uns ein bisschen zusammengesetzt und gesagt, was wollen wir eigentlich so machen. Alle hatten so ihre eigenen Erfahrungen, Geandra, Priscilla sind aus einer Theatergruppe hier aus der Maré, Gisele macht so kritischen Journalismus halt an der Basis auch und so in einer Zeitschrift, die aber wiederum an eine NGO gekoppelt ist und halt dann hat auch so ein bisschen die Erfahrung raus, was sie gerne anders machen wollte. Gut, und alle hatten so ein bisschen, okay, irgendwie einen eigenen Raum schaffen, es sei dann auch noch so klein irgendwie und so ein bisschen halt einfach unabhängig unsere Arbeit machen und das möglichst halt mittendrin sozusagen in dem ganz alltäglichen Geschehen der Favela. Und dann gab es halt so ein bisschen verschiedene Möglichkeiten, okay, wie machen wir das? Und dann war klar, okay, eigene ökonomische Tätigkeit. Und dann kam so ein bisschen die Idee auf Vermarktung von so Produkten, von Kleinbauern und sowas. Und weil wir auch gar keine Mittel hatten zuerst und es halt so aufgebaut. Und dann haben wir halt am Anfang eben so eine Art Auslieferung gemacht. Wir haben den Leuten per E-Mail gesagt, was es so gab. Und es gibt hier direkt die Uni-Insel nebenan und haben da dann von so Kleinbauern, die da einmal in der Woche einen Markt machen, Produkte von denen genommen und das dann so an die Leute ausgeliefert. Und dann hat sich das danach immer mehr entwickelt, was und führte dann dazu, dass wir heute eben einen Laden haben, einen kleinen Stadtteilladen sozusagen. Und wie wurde das hier aufgenommen von den Leuten? Hast du das Gefühl, dass das Teil der Nachbarschaft ist? Oder ist das noch ein bisschen... Ja klar, ich meine, das ist halt aus dem Prozess heraus schon. Also wir haben den Laden überhaupt nur gefunden, weil wir eben Teil der Nachbarschaft sind. Also es ist halt irgendwann, dass halt irgendjemand ein Freund, der Fernseher repariert, der meinte irgendwann, hey, sag mal, ihr sucht doch was. Ich kenne jemanden, der will seinen Laden loswerden. Das ist halt hier alles ein bisschen informell auch. Und es ist ja auch ein kleiner Laden. Das nennt sich dann halt so eine Art Invasion Causada. Das wäre sozusagen so eine Art, wo man so die Hälfte des Bürgersteigs die Leute nehmen, um dann da nochmal so eine zweite Reihe, nochmal so ein bisschen so eine Ladenzeile aufzubauen. Und das haben wir dann irgendwie für 4.700 Reais, was zu dem damaligen Wechselkurs vielleicht irgendwie 1.500 Euro waren oder so, erstehen können. Und das war aber auch, also es hat sich phasenweise entwickelt. Wir hatten nach der Auslieferungsphase eine Marktphase, waren ein halbes Jahr hier auf dem wöchentlichen Markt und haben in der gleichen Straße vom Markt dann eben dadurch erfahren, dass da ein Laden frei wurde zu mieten. Und hatten dann längere Zeit, 2,5 Jahre, glaube ich, Unterstützung von einer Gruppe, die ich noch aus Tübingen kannte, wo ich studiert habe, die Serte Florido heißt die. Und haben mit denen immer abgemacht, okay, wenn Unterstützung, wie, was, wo, wäre halt ganz interessant, eine Zeit lang die Miete erleichtert zu bekommen, aber ohne, dass wir sozusagen in anderem Rahmen abhängig davon würden, also sprich irgendwie Arbeit bezahlen würden. Und haben das dann dadurch so eine ganz gute Perspektive gehabt, dass das mit den Mieten geklappt hat. Und in die gleiche Zeit fiel eben diese Möglichkeit. Dann haben wir gesagt, okay, wir werfen erstmal unser Geld in die Waagschale, was wir so zusammenkratzen können. Und anstatt dann eben weiter Miete zu bezahlen, benutzen wir diese Unterstützung, von der wir wussten, die würden noch ein Jahr lang reingehen, um sozusagen die Schulden bei den eigenen Kollektivmitgliedern zu tilgen. Und jeder ist aber auch mit Geld schon selber reingegangen. Also wir arbeiten halt nach einem Kooperativprinzip, wo man eben so kleine Anteile hat. Aber natürlich alles auf einem super kleinen Niveau. Aber es ist so, dass eben wir verschiedentlich mit eigenen Geldern auch beteiligt sind. Und ansonsten aber eben das Geld, das geliehen war, eben auch wieder zurückgezahlt wurde und somit eben auf jeden Fall der Laden im Kollektivbesitz ist, auch wenn er natürlich formal wiederum auf diesem Kauf-Verkaufsvertrag steht Priscillas Name drauf, die mittlerweile selbst gar nicht mehr aktiv und beteiligt ist, was aber auch, also was das angeht, keine Rolle spielt. Ist die Gruppe dann gewachsen oder ist es eher so, dass es ein Freiraum ist, wo andere Gruppen auch hinkommen können, um den Raum zu nutzen? Oder? Also wir haben so ein bisschen so den Phasen nach, würde ich sagen, wir hatten so bis Mitte letztes Jahr hatten wir eine Phase, wo wir eher kleiner geworden sind, ohne dass gleich neue Leute dazugekommen sind. Was nicht bedeutet, dass wir nicht unheimlich viel so, also ja, man hat viele Verbindungen und Zusammenarbeit und macht da Aktivitäten mit. Aber das, also und viele Leute auch bei einer Aktivität bei uns im Laden mitmachen, aber dieses so sagen, hey, was kann ich konkret machen, ich habe Bock dabei zu sein, das war eine Zeit lang nicht so einfach. Und jetzt haben wir eigentlich so 5-6 Leute, die alle irgendwie Lust haben, irgendwas in irgendeinem Rahmen zu machen. Wir fangen jetzt ja gerade wieder an fürs neue Jahr, machen so ein bisschen eine Planung. Wir produzieren ja auch sozusagen hausgemachtes Bier und wir hatten ziemlich viel verloren im Dezember bei einem Prozess, bei uns das versauert. Und deswegen haben wir jetzt einen ziemlich taffen Plan für Januar. Wir wollen ziemlich viel produzieren, um dann ein bisschen aus dem Loch rauszukommen. Und am Donnerstag kommen dann auf jeden Fall noch 2 bis 3 andere, wo wir dann zu 4 oder 5 sein werden und planen dann konkret, wer wann arbeitet. Und das geht dann auch um Karneval schon, was wir da machen können, mit Verkauf und wie auch immer. Und eigentlich ist so die Absicht für dieses Jahr, was wir schon länger auch, also was in der Praxis ergibt sich das schon so. In der Praxis ergibt sich schon, dass wir eben das ökonomische Kollektiv haben und die Leute, die den Raum im erweiterten Sinn unterstützen oder nutzen. Also immer beides zusammen gedacht. Und dass wir eigentlich, wäre schön, wenn wir es schaffen, das halbwegs regelmäßig so zu machen, dass man sagt, einmal im Monat treffen sich einfach alle, die irgendwas mit dem Raum zu tun haben. Weil wir haben zum Beispiel einmal im Monat, Ende des Monats, letzten Samstag, so eine Art Sarau, das ist hier so ein bisschen so diese Veranstaltung mit offenem Mikrofon, also wo Bands, Poesie, kleine Gruppen, wie auch immer, können vorbeikommen. Wir haben auch schon Straßentheater gehabt und so. Und da zum Beispiel sind wir immer auch, also auf externe Unterstützung sozusagen angewiesen, oder es gibt eben Leute, die machen konkret bei der Veranstaltung mit. Also wissen wir, einer kommt abends um 6 und baut den Sound auf, die anderen helfen beim Bewerben mit und Facebook und verteilen und die Flyer und hier und da. Und dass man das hinkriegt irgendwie, dass man also, und das können wir aber erst in dem Moment schaffen, wo das Kollektiv, also das ökonomische Kollektiv, eben mehr als nur 2 oder 3 Leute sind, weil wir sonst überhaupt keine Zeit mehr haben für die anderen Sachen. Und das, ich glaube, für dieses Jahr könnte das ganz gut klappen. Ich habe gesehen, ihr habt auch eine Bibliothek im Raum. Ist das auch eine Sache, die nachgefragt wird oder die, ja, also wie ist es dazu gekommen? Genau, also ich würde sagen, wir haben halt ganz verschiedene Profile von Leuten, die Sachen hier nutzen. Und also bestimmte Veranstaltungen, da stellen wir die Bücher raus und da nutzen wir das und wie auch immer. Und es gibt andere Veranstaltungen, wo wir das eben gar nicht benutzen. Das liegt aber auch wieder ein bisschen an uns und es liegt aber dann auch wieder an dem Typ von Buch, das man hat und so. Und Also was wir zum Beispiel sehr gerne machen würden, wir haben halt einer unserer sozusagen Unterstützer oder Kollaborateure, der macht eben selber so handgemachte kleine Bücher. Und mit dem haben wir schon länger gesprochen, dass wir eigentlich eher so eine Art eigene kleine Verlagsreihe gerne haben würden. Also wo man dann auch über so Sachen wie, wie man eben das Bier produziert, wie man mit dem, was überbleibt, Brot backt und dann aber auch eben andere Themen ansprechen kann und wie auch immer. Aber das müsste ein bisschen, also das wäre interessanter auch für uns. Und sonst haben wir halt von 2-3 Verlagen, dass wir auch teilweise Bücher zum Verkauf da haben. Das sind teilweise eher Sachen direkt auch anarchistische Literatur. Die sind dann eben eher interessant, wenn eben konkret Leute aus der politischen Arbeit kommen oder eben auch von anderen anarchistischen Gruppen oder wie auch immer. Weil das jetzt nicht unsere Absicht, sozusagen den Anarchismus unter die Leute zu bringen, sondern wir wollen viel mehr von den Leuten inspiriert werden in ihren Formen des Widerstands hier in der Favela. Ne? Kannst du vielleicht dazu was erzählen? Also was es so für Bewegungen gibt, konkret in eurer Nähe, aber auch vielleicht generell in Rio? Also es gibt, es ist halt so ein Spannungsfeld natürlich von verschiedenen Dominanzformen, wo es sicherlich in den letzten 10, 15 Jahren immer schwerer geworden ist, was emanzipatorische Widerstandsarbeit angeht. Was nicht heißt, dass nicht bestimmte Fortschritte erzielt worden sind, nur aus emanzipatorischer Sicht, in dem Moment, wo du sozusagen Eigenständigkeiten, emanzipatorisches Potenzial aufgibst, um dein politisches Ziel zu erreichen, hast du eigentlich einen Teil deines Kampfes gewonnen und den anderen Teil verloren. Also du bleibst ein bisschen, trittst auf der Stelle in gewisser Weise. Es gibt zum Beispiel, es gab sehr gute Erfolge, was so den Zugang von Favela-Bewohnern zu den öffentlichen Unis angeht, weil es eben diese Prävestibulares Comunitares heißen die gibt. Das sind Uni-Zugangstests, Vorbereitungskurse. Die öffentliche Schule bereitet die Schüler so schlecht vor, dass normalerweise den Zugangstest nicht bestehen. Und selbst Leute, die auf gute Privatschulen gehen, machen eigentlich noch ein Jahr lang, also auch aus der Mittelschicht und Oberschicht, diesen Kurs, um dann eben an die besten Unis zu kommen, die besten Kurse studieren zu können. Das ist mittlerweile eine einzige, sozusagen zentrale Prüfung, die heißt Enem in Brasilien. Und die müssen alle machen. Das machen wirklich so 8 bis 10 Millionen Leute dann zu jedem Termin, brasilienweit. Und da kommt es einfach nur dann auch eben auf die Note an, zu welchen Kursen man Zugang hat und wozu nicht. Und also das, da würde ich eben zum Beispiel sagen, ist sehr erfolgreich gewesen, als wenn man sagt, okay, es gab die soziale Bewegung, die sich auf die Fahnen geschrieben hatte, mehr Zugang der Leute aus den Classes Populares zu den Universitäten. Gleichermaßen ist es aber eben oft in der Form von NGOs passiert. Das heißt also, die Art, das zu erreichen, hat dazu geführt, dass eben andere Sachen, die eben in der Dekade 90er, 80er sehr selbstverständlich waren, sich eben über die Einwohnerversammlung vielleicht irgendwo auch basisdemokratisch zu organisieren, sich überhaupt kollektiv zu organisieren, wenn zum Beispiel man ein Problem identifiziert, sich gemeinsam zu überlegen, wie man, das ist dadurch eher verloren gegangen, weil die NGO-Logik eine andere Logik ist, ne? Das ist einfach so eine Art Teilnehmer-Logik, ne? Wo man an einem Kurs teilnimmt und man hat ein bestimmtes Ziel. Aber auch das ist wieder nicht so einseitig, es gibt sicherlich auch Dynamiken innerhalb von NGOs, wo die dann wieder eine Teilautonomie gewinnen gegenüber der NGO, also auch nicht so, aber insgesamt eben ist es nicht einfacher geworden, aus emanzipatorischer Sicht, was politischen Widerstand in der urbanen Peripherie angeht. Was sicherlich natürlich auch damit zu tun hat, was ja auch begrüßenswert ist, dass die Leute eben mehr Zugang haben mittlerweile zu bestimmten Konsumgütern, die ihnen das Leben erleichtern, also Kühlschränke und Fernseher und wie auch immer. Gleichzeitig müssen sie natürlich aber auch mehr, einen größeren Teil ihrer Zeit mit Arbeit sozusagen verbringen. Das heißt also, gerade unter den Leuten, die wir auch aus unserem Umfeld kennen, die über diese Zugangstests-Schiene eigentlich auch politisiert worden sind, die kommen ja im Grunde genommen in eine Art von Lebenslauf-Ding rein, was ihnen eben immer weniger Zeit zur Verfügung stellt, um zum Beispiel an der Basis tätig zu sein. Also das haben wir ganz viel. Wir haben viele Leute, die sehr interessiert sind, die das alles ganz spannend finden, die auch mal irgendwann was gemacht haben, aber eigentlich so, wenn sie 1 bis 2 Mal im Monat sozusagen Zeit haben, um was zu machen. Und das erleben wir zum Beispiel bei dem Samba-Blog, der uns eigentlich sehr am Herzen liegt. Also es gibt hier seit noch einige Jahre, bevor ich hierher gekommen bin, einen Samba-Blog, der heißt Sibense Kedá, also es segne sich, wer kann, würde das übersetzt heißen, der eben vor allem zu Karneval, aber ehemals auch in anderen Perioden thematisiert, dass es eben Probleme gibt, was das reine freie Kommen und Gehen zwischen den Favelas angeht. Einerseits Polizeigewalt, andererseits Konflikte zwischen rivalisierenden Drogenkommandos. Und da sehen wir ganz stark, dass also da der Wille immer sehr groß ist, aber im Grunde genommen schaffen wir es im Moment nur noch eigentlich zum Karneval konkret was zu machen. Und dann ist es so, dass wir halt gerade dann über unsere Sachen, okay, wir haben verschiedene ganz normale Produkte, wir haben Nahrungsmittel, sowas. Also dass unser Ziel viel mehr wäre, noch viel stärker einfach wirklich konkret mit der Nachbarschaft zu arbeiten. Also es ist natürlich ein Riesenthema Gesundheit, ne? Sehr stark Zucker- und Weißmehl-orientierte Ernährung, immer mehr oder so. Ne? Und die Leute brauchen das, sie haben Diabetes, die Leute haben verschiedene Sachen und kommen bei uns auch vorbei und sagen, ja, der Arzt hat gesagt, hier, ich soll viel mehr Vollkornreis, keine Ahnung, weiß nicht mehr, wie man hier und da und so. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, auf die wir auch selber Lust haben und das ist für uns auch immer wichtig eigentlich. Also wir haben mit den Sachen, die wir angehen, eigentlich auch immer einen Zugewinn so bei der eigenen Lebensqualität. Vor allem natürlich, wir machen jetzt unser eigenes Bier, also das gefällt uns natürlich so gut, dass wir lecker schmeckendes Bier selber produzieren können, aber eben auch diese ganzen anderen Sachen. Und von daher, so bindet sich das halt eigentlich auch immer in die Dynamik ein, ne? Also dass es auch immer direkt irgendwo mit uns zu tun hat und wir da auch auf jeden Fall selber Lust drauf haben und dadurch dann halt auch die anderen Leute auch Bock drauf haben, wenn sie eben mitmachen wollen oder wie auch immer, oder wir einfach zusammenarbeiten. Und dann gibt es aber eben jetzt konkret in verschiedenen anderen Favelas, also es gibt ja fast 1000 Favelas oder gab, die wurden jetzt redefiniert und es wird versucht, das klein zu reden und immer weniger als Favelas zu bezeichnen, haben wir vielleicht, sag ich mal, könnte ich dir in 30 Favelas Gruppen nennen, die irgendwie eine Art von, was wir halt als Basisarbeit bezeichnen würden, machen. Und darunter dann wieder hat man halt konkrete, engere Kontakte mit 10 vielleicht oder so. Ne? Und dass man konkret zusammenarbeitet, gemeinsam zum Beispiel das Thema kollektive Ökonomie bearbeitet, größere Treffen macht einmal im Jahr oder so eine Art Markt macht, wo die Gruppen sich treffen, austauschen, Produkte ausstellen. Das ergibt sich dann so alle 2-3 Monate mal. Und mit den Gruppen sind dann aber die Kontakte auch sehr intensiv. Also da versucht man eben auch immer so ein bisschen so Organisationsformen zu finden, die eben niemanden überfordern, aber immer so das, was möglich ist, eben auch ermöglichen. Rossa ist ja jetzt auch in einer größeren Struktur eingebunden, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du die kurz beschreiben. Genau, also wir machen als Rossa selber, haben wir eigentlich das Erste, wo wir dran mitgemacht haben, auch aktiv so mit aufgebaut haben, ist eben dieses Netzwerk kollektiver Ökonomien. Das war aber, also es ist ganz interessant, weil das sind wirklich so von den Dimensionen her, wir waren teilweise Treffen mit 2 oder 3 Leuten und hatten dann ein Treffen, so das jährliche Treffen, über das den ganzen Tag ging hier in dieser sozusagen stillgelegten Industriehalle, die bei uns in der Nähe vom Laden. Da kamen so dann 70, 80 Leute aus verschiedenen Kollektiven und man hat den ganzen Tag in diesem Austausch, dann haben wir daraus wieder ein kleines Heftchen gemacht, wo eben zu jeder Gruppe was drinsteht. Und also es geht dann immer so ein bisschen, ne, auf und ab. Ne? Und dieses Netzwerk, das besteht so noch weiter, ist gerade ein bisschen inaktiver. Wir haben aber so gesagt, okay, wir wollen eigentlich Januar, Februar, März irgendwann wieder so ein größeres Treffen machen. Dann sind wir Teil von dem, das haben wir Forum Popolare di Appoggio Mutuo genannt, also so eine Art, ja, also für so gegenseitige Unterstützung. Da war die Idee so ein bisschen Gruppen aus Favelas und auch Gruppen, also vor allem dann eben libertäre Genossinnen und Genossen oder so aus Gewerkschaften oder die eben anderen Kollektiven oder sozialen Bewegungen sind, die jetzt nicht unbedingt ihren Standpunkt in der Favela haben. Und da haben wir auch eine Zeit lang so bis 15, 20 Leute gehabt aus verschiedenen Favelas, aus verschiedenen Gruppen. Und da war so ein bisschen die Idee, einfach die Aktivitäten an den verschiedenen Orten, die es eh schon gibt, zu unterstützen und ein paar andere auch noch so koordiniert gemeinsam zu organisieren. Und das ist jetzt so ein bisschen übergegangen seit Januar in die Articulación de Grupos Autónomos, also Articulation autonomer Gruppen, wo sich das jetzt ein bisschen eigentlich so von der Organisiertheit ein bisschen noch verstärkt hat. Und wir jetzt sagen, okay, als Forum müssen wir eigentlich das nicht mehr abdecken, also dieses so mit den Gruppen und so. Und versuchen eigentlich jetzt gerade die 4, 5 Gruppen aus Favela zu gucken, was können wir jetzt mit dem Forum noch machen. Und wahrscheinlich werden wir einfach die von der Hip-Hop-Gruppe, die da eben mit dabei sind, die machen seit 10 Jahren so eine Linea Cultural alle 2-3 Monate, dass wir einfach eben vielleicht das häufiger machen und dann alle als Gruppen gemeinsam wiederum aus Favelas so eine alte Hip-Hop-Veranstaltung, die dann irgendwo stattfindet, die wir dann erweitern können, eben um die Themen kollektive Ökonomie und so weiter. Und diese Artikulierung der autonomen Gruppen, da sind jetzt eben 2-3 Gruppen aus Gewerkschaft, das ist dann nicht die Gewerkschaft als Ganzes beteiligt, sondern wiederum in der Gewerkschaft sind das dann ein kleines Kollektiv von libertären Genossen und Genossen, die sagen, okay, wir wollen irgendwie gemeinsam zusammenarbeiten mit anderen sozialen Bewegungen an der Basis und wie auch immer. Und ich glaube, da werden wir jetzt, denke ich, also das könnte ich mir vorstellen, dass das dieses Jahr auf jeden Fall aktiv weitergeht. Also in dieser AGA, ne, als Abkürzung. 2016 wird ja auch Olympia sein. Ist das für euch schon irgendwie präsent oder ein Thema oder habt ihr da eine Perspektive drauf? Also ich würde sagen, der Großteil der Kämpfe, was die Groß-Events angeht, die sind alle verloren, also sie sind vergangen und verloren. war ja auch nicht anders, also es war jetzt nicht unbedingt anders zu erwarten. Natürlich hat die Dimension 2013, was damals die Erhöhung der Fahrpreise angeht und so weiter, der Proteste, die es gab, die viel auch mit Transport zu tun hatten. Transport wiederum hat mit Leben in der Stadt allgemein zu tun, weil ja einfach spürbar eine Zeit lang war es viel mehr Kraftaufwand, sich überhaupt Freunde zu treffen, überhaupt ein Treffen organisieren zu können, weil einfach die Stadt komplett verstopft war und man irgendwo mehr richtig hinkam. Und dann auch noch eben sozusagen die Fahrpreise von dem Transport, den man eigentlich überhaupt nicht mehr benutzen kann, zu erhöhen, das war halt einfach zu viel irgendwie, ne? So dieses Dampfkopfbild irgendwie, dass es dann irgendwann nicht mehr den Druck gehalten hat. Und jetzt aber gerade ist ja zum Beispiel 1. Januar von 3,40 auf 3,80 erhöht worden. Am Freitag ist eine Demo im Zentrum dazu, 8. Januar. Und da ist aber nicht, da ist davon auszugehen, dass da 500 Leute kommen oder 1000. Also es ist halt eine andere Dynamik gerade, ne? Das hat sich wieder sehr, sehr stark reduziert. Und von daher ist das Olympia-Jahr jetzt ist nochmal ein bisschen anders als die WM-Dynamik, ne? Also ich glaube, viele Sachen wurden eben auch schon, die Daumenschrauben wurden schon angedreht zur WM. Das wurde halt einfach aufrechterhalten. Eine ganz interessante Dynamik, die dazukommt, ist, wo wir waren uns einfach sicher, dass hier zum Beispiel wieder das Militär die Madeira besetzen würde. Die war beim einen Jahr hier, von April 2014, dem WM-Jahr, bis Juni, Juli letztes Jahr, 2015. Und jetzt ist es so, dass vor 2-3 Monaten in dem Gebiet, wo eine diese MCP, diese eine Sozialbewegung, mit der viel zusammenarbeiten, gab es da ein paar, das ist normalerweise immer so, dass es irgendeine Form von Attacke oder vermeintliche Attacke auf Polizisten gibt und dann das sehr stark in die Medien kommt und dann muss politisch reagiert werden. Und die Reaktion ist eben mehr sozusagen Repressalien von oben, entweder mehr Polizei oder diese UPP-Einheiten oder eben, die fängt normalerweise an mit einer Militärbesetzung. Und da war es dann so, dass wieder so dieses Klassische war, okay, der Gouverneur des Staats muss dann bei der Präsidentin anfragen, ob es sozusagen die Möglichkeit gibt, mit Militär zu besetzen. Und da gab es eben eine negative Antwort, weil die Mittel fehlen. Das heißt, es ist gerade so ein bisschen so, in diesem Krisenszenario sind dadurch ein paar mehr Fragezeichen aufgekommen. Sonst würden wir dir hier ziemlich garantiert sagen, einfach, ey, wir sind ziemlich sicher, dass ab März, April das Militär wieder hier ist. So wissen wir nicht so genau. Also es steht dadurch ein bisschen mehr offen. Insgesamt ist es ja so, dass gerade an allen Ecken und Enden gekürzt wird, bei bestimmten, ne, Positionen, Bildung, wie auch immer. Und auch eben öffentliche Sicherheit sicherlich in dem Maße nicht mehr. Und die ganze Strategie der vermeintlichen Befriedungseinheiten und alles, das war ja eigentlich nur darauf ausgelegt, immer mehr Polizei, also sprich immer mehr staatliche Ausgaben für den Polizeiapparat. Und das kann ja so sicherlich nicht weitergehen. Und bis Olympia ist, denke ich mal, dann eher so dieses, okay, es wird irgendwie alles ausgehandelt zwischen den verschiedenen Interessensgruppen. Und eigentlich die größere Sorge haben die meisten Leute, denke ich, auch, was nach Olympia kommt. Weil es dann eben so ein bisschen so erstmal das öffentliche Interesse auch im internationalen Sinne nicht mehr so groß ist. Und dann wird die Stadt nochmal wieder neu aufgeteilt. Also dann werden die Milizen wieder ganz neu sich versuchen zu engagieren. Dann kommen wieder irgendwelche Wahlen, das ist so. Und, also es wird, ja, es gibt eigentlich wenig Anzeichen, die einem dazu Anlass geben, zu denken, dass es irgendwie in den nächsten 2-3 Jahren großartig irgendwas besser wird. Also eher das Gegenteil. Du hast die Krise angesprochen, die hier in den Medien sehr stark präsent ist. Ich kenne mich nicht aus. Ich nehme an, jetzt in Brasilien auch der Neoliberalismus durchgeführt wird. Ist das so? Oder ich meine, ist diese Krise eine Art Regierungsmodus? Würdest du das so sehen? Oder? Und die andere Frage wäre vielleicht auch noch, also mein Eindruck ist, dass hier ein ganz starker Kampf gegen den armen Teil der Bevölkerung geführt wird, auf verschiedene Weise. Hat sich das seit den letzten 5-7 Jahren intensiviert? Oder ja? Das ist natürlich ein ziemlich breites Themenfeld, was auch nicht nur Brasilien, sondern Lateinamerika allgemein betrifft. Ne? Also hier ist es so, dass Lula das erste Mal im 1. Januar 2003 an die Macht gekommen ist. Sprich, es gibt jetzt schon eine sehr lange Zeit Erfahrung mit den sogenannten progressiven Regierungen, die eigentlich für sich das Modell des neuen Desenvolvimentismus, wie wir ihn hier nennen, gewählt haben. Oder beziehungsweise, das ist das Resultat der Pakte, den diese vermeintlich linken Parteien, die an die Regierung kommen, mit den Machteliten und vor allem mit dem internationalen Kapital machen, um überhaupt an die Macht kommen zu können. Und von daher ist es so, dass vielleicht der selbst der Begriff neoliberal, der würde einem wahrscheinlich gar nicht so sehr weiterhelfen, um zu differenzieren, was eigentlich, wer macht, also wer promotet welche Art von Kapitalismus. Es ist so, dass die PT-Regierung eben sich sehr stark auf die Fahnen schrieb, dass sie mehr umverteilen will. Also das wären dann eher so ein bisschen so keynesianistische Elemente, einfach zu sagen, den Staat zu verwenden und umzuverteilen. Und das keynesianistische Element dabei wäre eben zu sagen, Binnenkonsum ankurbeln, um eben die Wirtschaft darüber zu stärken. Möglichst wenig Importgüter, obwohl es natürlich viele sind, aber die Zölle sind ziemlich hoch. Also für viele Sachen wie Autos zum Beispiel, die nicht in Brasilien produziert werden, zahlt der Brasilianer sehr viel mehr als ein US-Amerikaner oder ein Deutscher. Und da gibt es halt vor allem, also ein Vorzeigeprojekt für PT-Befürworter ist dieses Bolsa Familia. Also es ist so ein ganz, ganz sozusagen so eine Art Sozialhilfe für die einkommensschwachsten Familien. Und dann halt gibt es ein riesen Wohnbauprogramm, ne? Also Minha Casa Minha Vida heißt das, ne? Mein Haus, mein Leben. Und gerade das, vor allem dieses zweite, ist halt eben ganz stark daran gekoppelt, dass es eben die Immobilienwirtschaft da direkt mit dran beteiligt ist. Das ist also ganz klar, jedes Haus, das gebaut wird, so und so viele Korruptionsgelder fließen und wie auch immer. So, und wenn man jetzt sagt, okay, Krise, dann kann man sagen, vielleicht eins wäre, okay, ökonomische Krise, kann man natürlich die Frage stellen, global gesehen, macht es Sinn, überhaupt noch von Krise, nicht Krise zu sprechen? Aus Sicht der Peripherie ist Kapitalismus schon immer Krise gewesen, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass von den Wachstumszahlen her die letzten Jahre auf jeden Fall ist auch in Brasilien stockt und die letzten Monate immer mehr so Nachrichten kommen, das sind ja eher die interessanten, was so jetzt die ökonomische Seite angeht, dass zum Beispiel ein Schiffswerft zumacht, ne, wirklich von einem Tag auf den anderen, 3.000, 4.000 Arbeiter stehen vor dem geschlossenen Tor und es haben nur einen Zettel in der Hand hier, ja, wir können das hier nicht mehr weitermachen, weil aufgrund der Krise. Da spielt eine besondere Rolle natürlich der Korruptionsskandal, weil Petrobras ja eine der größten auch sozusagen Geldausgeber ist, ne? Also überstaatlich und eben auch allgemein, die brauchen sehr viele Drittfirmen, die für sie arbeiten, ne? Also Offshore-Geschäft, wie auch immer. Da spielt natürlich jetzt noch wieder rein, dass gerade der Ölpreis ziemlich niedrig ist, sprich Offshore sich in der tiefen Bohrung nicht so sehr lohnt. Also es sind ziemlich viele Faktoren, die gerade eine Rolle spielen. Die politische Krise, und da muss man eben immer ein bisschen aufpassen, die ist natürlich sehr stark auch von der Rechten mit vorangetrieben. Also sie versucht, sozusagen Vorteile zu verschaffen in dieser Situation, indem sie gegen die PT-Regierung dann wiederum wettert, um ihre eigenen Leute an die Macht zu bringen. Und da ist gerade aus sozialer Bewegungssicht eben das problematische Szenario, dass eben die großen sozialen Bewegungen sich nie wirklich damit beschäftigt haben, eben nicht komplett abhängig zu werden von den progressiven Regierungen. Das ist eben wiederum nicht nur in Brasilien so, sondern auch in Ecuador, Argentinien, wie auch immer. Das heißt also, wenn MST oder die Kleinbaubewegung MPA, wenn die heute einem sagen, ja, aber wir müssen unbedingt Dilma unterstützen, dann verstehe ich die, weil wenn sozusagen Dilma nicht mehr an der Macht ist oder die PT nicht mehr, dann sind sie ziemlich am Arsch, weil sie nämlich das Kämpfen verlernt haben, sozusagen. Weil sie viele Sachen sich eben nicht mehr selber kämpfen, sondern alles über auf diese Schulterklopf, freundschaftliche Art, so, ja, wir kennen uns doch, ein Lula, und du bist doch ein Lula, und hat ja auch das Cappy dann vom MST auf. Und gerade auf der Kleinbauernbewegung MPA zum Beispiel, die haben ihren ersten nationalen Kongress gehabt, die Abschlusserklärung liest sich gut, also Ernährungssouveränität und sind ja auch Teil von Via Campesina, aber das haben sowohl Dilma als auch Lula auf diesem Kongress gesprochen. Ne? Also es ist, und dann wird halt da eben dann wiederum von der Linken bisher die Situation ausgenutzt, dass ja die extreme Rechte Sichtbarkeit bekommt, um zu sagen, ja, es könnte ja einen Militärputsch geben. Und dann wird sozusagen das Argument, dass jetzt alle sozusagen Dilma unterstützen müssen, egal was sie alles sozusagen für Politik gemacht hat in den letzten Jahren, ist ja, dass alles, dass es auf jeden Fall noch besser wäre als ein Militärputsch. Und da ist dann wiederum aus unserer Sicht, so auch aus der Tenkung, ist das völliger Quatsch, weil das internationale Investitionskapital, das hat überhaupt keinen Bock auf Militärregierung, braucht auch keine Militärregierung, das braucht eigentlich eine funktionierende PT-Regierung. Denn es ist, also eine Sache ist mit Sicherheit klar, unabhängig davon, was umverteilt wurde, dann wiederum die Fragen, wer hat wie auf Pump überhaupt sich nur was leisten können und diese ganzen Sachen, dass auf jeden Fall kein Reicher, auch nur in irgendeiner Weise ein bisschen weniger reich ist, sondern die ganzen Schlüsselindustrien, vor allem eben die reichen wenigen Prozente der Leute, die eben das meiste sozusagen annehmen, ja, die eben einfach den Kuchen unter sich aufteilen, eigentlich denen geht es im Grunde genommen nicht schlechter unter der Regierung. Da hat sie sicherlich sozusagen, das ist dann ja so eine Menge aus irgendwelchen, auf jeden Fall autoritären Linken. Ich denke mal, also ich würde sagen, sie waren ein bisschen, vielleicht ein bisschen naiv oder einfach nur machtgeil. zu denken, sie können egal wie mit dieser rechten sozusagen Pakte eingehen und würden das immer noch irgendwie kontrollieren können. Und das, glaube ich, ist vielleicht ein bisschen vorbei. Also das merken sie auch selber, sie können es eben nicht mehr kontrollieren. Denn die Rechten können durchaus mit den 10 Jahren einen Pakt eingehen und dann hauen sie einfach alles nochmal kurz und klein und dann geht es eh schon in die Krise und sie kürzen aber trotzdem vielleicht auch noch das Sozialprogramm oder irgendwie sowas. Ne? Wobei man da noch wieder gucken muss überhaupt, in Lateinamerika, das ist auch rechte Regierung. Ich meine, man kann auch nach Deutschland gucken, eine rechte Regierung kürzt auch nicht alles weg, einfach nur, wenn sie an die Macht kommt. Also es ist nicht so, dass einfach nur rechts kein einziges Sozialprogramm und links alle, weil ja auch wiederum die ökonomischen Interessen sozusagen da sind, dass es eben Binnenkonsum gibt. Also es ist so, wie gesagt, aus der Sicht der sozialen Bewegung, die eben nicht diese Nähe zur PT-Regierung haben oder sie auch nie gesucht haben, das sind kleine, aber da ist es einfach auf jeden Fall so ganz klar, dass es keine Option an der Wahlurne gibt. Mhm. Also sowohl in Brasilien als auch in anderen Ländern Lateinamerikas. Und dann gibt es eben die, die sagen, okay, das geringe Übel ist doch aber. Und dann gibt es eben die andere, zu sagen, ja, aber dadurch, dass der soziale Kampf so geschwächt wird durch dieses Kooptieren und diesen Klientelismus, ist es eben nicht so klar zu sehen, okay, wie ist es jetzt besser oder schlechter. Und man muss auch dann noch sehen, dass es eben ein Präsidialsystem ist und das eben schon sehr lange, natürlich vor allem in den Bundesländern, in den einzelnen Städten, ganz viel eben PT mit rechten Parteien zusammenarbeitet, die sich hier auch nie rechts nennen würden. Das heißt also, für uns bedeutet Präsidentin Dilma, Gouverneur Cabral und jetzt Pizão. Ja, und das sind einfach Leute, die dann eben zum Beispiel verantwortlich sind für die Militärpolizei, die in die Favela geht, um schwarze Jugendliche zu erschießen. Und da wird dann eben immer versucht, das irgendwie zu trennen, und Verwaltungsebene und wer für was verantwortlich ist. Aber letztlich ist es eben ein Netzwerk von Machtbündnissen, das man eben auch so lesen muss. Ne? Also ohne zu sagen, dass alles gleich ist, aber ohne eben auch nicht dahin zu kommen, zu sagen, okay, geringeres Übel und deswegen einfach, damit es kein Militärputsch gibt, auf jeden Fall Regierung, ist doch ganz, ganz schön, was es so gibt. Also vor allem eben, was diesen neuen Desenvolvimentismus angeht, ist es so, dass eben bestimmte Zahlen, auch wenn man sich das anguckt, also es gab viel weniger Agrarreformen unter Lula zum Beispiel, ne? Es sind viel weniger Leute angesiedelt worden. Dieses ganze IRSA-Projekt, was ein lateinamerikanisches Projekt ist, das ist im Grunde genommen eigentlich, das hätte sich kein Kolonialherr jemals erträumen lassen, wie dort versucht wird, infrastrukturtechnisch Lateinamerika so zu erschließen, dass die Ressourcen, die ausgebeutet werden, auf dem schnellstmöglichen Weg eben zu den Produzentenländern kommen. Also immer mehr nach China eben, nach Norden oder dann eben auch noch Richtung Europa. Und das geht eben über riesige Straßen, Wasserwege und was da eben sozusagen alles im Weg ist an Flora und Fauna, was eben hier in Lateinamerika einschließt, indigene Gruppen, Kleinbauern und so weiter, ne? Also die Menschengruppen, die da sozusagen drunter leiden. Das hat auf jeden Fall auch unter der PT-Regierung Ausmaß, wo es eigentlich die PT selber, finde ich, unverschämt ist, wenn sie sich weiterhin als links bezeichnet. Ja. Vielleicht nochmal kurz zu den Bewegungen. Gibt es dann vielleicht auch Bewegungen, die eine Nicht-Wahl-Kampagne machen? Oder was sind so die Themen, die du kennst, die hier bearbeitet werden von den Basisbewegungen? Also erstmal ist es so, dass auch bei unserer Leseart, ne, von Widerstand, so gucken wir halt immer so auf diese Sachen, okay, die sich explizit organisieren oder so, aber eben auch viel auf diese impliziten Formen. Ne? Deswegen sind wir auch, also nicht deswegen, aber weil wir in der Favela sind, weil es eben gerade viele implizite Formen gibt. Und dann muss man einfach erstmal gucken, okay, es gibt Wahlpflicht in Brasilien und man kann davon ausgehen, bei den letzten Wahlen 25% haben entweder nicht gewählt, sind nicht hingegangen, haben weiß gewählt, was man ja auch machen kann, oder null gewählt. Und in dem Szenario, wo es eigentlich Wahlpflicht ist, ist das aber jedenfalls sehr viel, weil dann eben wiederum, also wenn man das dann wieder so runterbricht, kann man sagen, dass der Gouverneur in Rio aktiv von 25% der Leute vielleicht oder sowas unterstützt wird, ne? Also überhaupt nur an der Urne unterstützt wurde, aber wirklich unterstützt wird, ist nochmal eine andere Frage. Und dann gibt es kleine Kampagnen, es gibt eine kleine Kampagne von Gruppen Mau Voce Luce, also wähle nicht, sondern mach sozialen Kampf. Das ist dann wiederum so, das sind auf jeden Fall kleine Gruppen und da sind dann halt auch die sozialen Bewegungen, die dann irgendwie mit Parteien auch was zu tun haben, auch nicht so mutig oder auch sehen das eben nicht als deren Strategie. Man muss einfach sagen, dass auch eben bei den großen sozialen Bewegungen, die ja auch durchaus berechtigt von uns oft eben sehr, ne, mit viel Bewunderung angeschaut worden, sowas wie der MST, darf man einfach nicht vergessen, dass deren, also die hauptideologische Ausrichtung der meisten sozialen Bewegungen so dieser Größenordnung und auch der Art und Weise, wie sie arbeiten, ist marxistisch-leninistisch nach wie vor. Ne? Das heißt also, Was daran spannend ist, ist immer, was in den einzelnen Basiskontexten passiert, ne? In der einzelnen Araber-Formsiedlung, weil da ganz andere Dynamiken zutage kommen. Aber in dem Moment, wo es heißt, okay, es ist politische Krise und es muss wieder, man muss am Tisch verhandeln, wie man jetzt damit umgeht, dann ist natürlich nur die marxistisch-leninistisch orientierte Elite der jeweiligen sozialen Bewegung, die mit Jilma an einem Tisch sitzt und verkauft den Brei dann irgendwie halt ihrer Basis und die muss dann eben selber gucken, ob und wie sie damit umgeht. Und da gibt es sicherlich auch, der MST ist sicherlich auch selber in der Krise, eben dadurch, weil es eben auch viele Leute gibt, die sagen, so, also sich da auch vielleicht nicht mehr so wiedererkennen würden. Ne? Und sonst kann man sagen, dass so richtig aus so auch jetzt von Wählersicht oder so, sicherlich der springende Punkt heutzutage ist, es wird da nicht viel geglaubt an das, was einem erzählt wird oder so. Ne? Also die Leute sind sehr kritisch, die sind auch teilweise sehr radikal mit ihrer Kritik. Wenn es dann um konkrete Lösungsvorschläge geht, da gibt es einerseits sehr weit auseinander oder andererseits gibt es halt auch keinen. Ne? Und wo es dann auseinander geht, das geht dann wirklich von, ah, jetzt brauchen wir wieder einen starken Mann, der mal so richtig durchgreift, über eben einfach zu sagen, ja, was soll man denn machen? Man muss sich halt um sich selber kümmern, jeder um sich, um nett zu seiner Familie sein, sich mit seinen Freunden zusammentun. Also so diese Perspektive ist ja auch nicht, also ich behaupte ja auch nicht, dass es da irgendwie so das Rezept gibt, ne? Oder zu sagen, hey, wenn man das so macht, dann würde das doch alles klappen. Weil es ja einfach in so einer 12-Millionen-Metropole, in der tagtäglich Leute in so einem als Drogenkrieg verkauften Krieg gegen die Armen sozusagen ums Leben kommen, wo du tagtäglich an Großbaustellen vorbeigehst, wo es einfach absurd ist, was da wieder an irgendwelchen Geldern reingesteckt wird, wo Krankenhäuser schließen, weil zum Beispiel Krise ist in den im Staatshaushalt, aber das nirgendwo in irgendeiner Weise in Verbindung gebracht wird mit Großevents zum Beispiel, weil die ja alle irgendwie anders finanziert werden angeblich. Also es gibt halt so viele Sachen und dann ist der Staat wiederum so agil, also von oben herab, wenn die einfach sagen, okay, die Favela muss weg und da leben 1000 Leute, in ganz wenigen Fällen wird das dann nicht einfach gemacht oder so. Ne? Und da halt als also jetzt Sozialbewegung gedacht im Sinne von nicht konkret organisiert, sondern einfach so, was sich sozial bewegt, ist es irgendwie schwer, damit irgendwie umzugehen. Ne? Also es kann eigentlich ganz oft nur reagiert werden oder halt ein Aufschrei oder eben ja, auf jeden Fall Unmut zeigen und das wird dann auch was natürlich wiederum erfreulich ist, recht dezidiert gemacht. Also wenn es dann mal zu sozusagen auch Konfrontation kommt oder so, gerade die Jugendlichen, die haben natürlich die Schnauze voll, auch die haben da jetzt nicht Schiss und laufen sofort weg oder so, aber der Staat, der haut da auf jeden Fall immer noch wieder einen oben drauf. Ne? Und da hilft ihnen dann wiederum so dieses Drogenkriegsszenario, weil sie es alles darüber rechtfertigen können. Weil im letzten Ende können sie dann immer sagen, okay, das waren ja wieder nur Jugendliche Drogen, die da den Stadtbus in Brand gesteckt haben aus Protest, weil eben ein älterer Herr von der Polizei erschossen wurde. Und das wird dann in den Medien natürlich auch so verkauft, weil eigentlich sozusagen der öffentliche Medien, also das öffentliche Sprachrohr der Polizei sind in erster Linie. Vielleicht kannst du dazu was sagen noch. In den USA gibt es ja die Black Lives Matters Bewegung, die nach Ferguson und so groß geworden ist. Siehst du, erkennst du was Ähnliches hier? Also ich habe von einer Initiative gegen den Genozid an der People of Color Bevölkerung gehört. Siehst du da Parallelen? Genau, es gibt das dezidierteste sicherlich, was auch am meisten politische Erfahrung sammelt, ist dieses die Kampagne, also reagiere, sonst bist du tot, oder ne, also reage o seja morto, o seja morto. Und dezidiert mehr jetzt auch so aus unserer Perspektive. Also das Movimento Negro gibt auch dann wieder, je nach dem ideologischen Spektrum, auf jeden Fall schon lange und viele Erfahrungen auch. Und dann immer aber auch oft eben mit Verbündungsparteien wiederum ganz andere Ansätze, auch bestimmte Dinge eben als Fortschritt zu sehen, wo wir sagen, okay, ne, also jetzt einfach zu, ne, okay, wenn jetzt einfach sozusagen die Besitzerklasse sozusagen von der Hautfarbe ein bisschen durchmischter wäre, dann wären wir schon wesentlich weiter oder so. Aber was jetzt so den Kampf gegen Rassismus allgemein angeht, finde ich ganz spannend, wenn man sagt, okay, USA, Brasilien, würde ich sagen, USA, Brasilien, Südafrika, ist so ganz interessant im Vergleich zu denken. Brasilien war jetzt nie ein Land, in dem es, um rassistisch sein zu können, vieler Gesetze bedurfte. Da würde ich sagen, im Verhältnis vielleicht zu den USA, könnte man behaupten, dass mit der ökonomischen Entwicklung auch nichts zu tun hat, der Fordismus, der sehr früh kam, das heißt also der Fabrikarbeiter, dem es auch eigentlich gar nicht so schlecht ging. Und das konnte durchaus auch der Schwarze sein. Das heißt, ich brauche Gesetze, um zu diskriminieren. In Südafrika würde ich sagen, das Wenige, was ich einschätzen könnte, sind die Weißen sehr stark in der Minderheit. Das heißt, sie müssen sehr stark diskriminieren und mit sehr viel staatlicher Gewalt, auch räumlich, um eben um den Rassismus auch staatlich abzusichern. Und in Brasilien kann man grob sagen, das kann man halt nicht wirklich definieren, weil es ja viel über die Autodefinierung geht, aber man sagt, okay, halb vielleicht. Ne? Also irgendwelche Leute, wenn sie ein bisschen sich damit beschäftigen, sagen, okay, eigentlich habe ich auch irgendwie einen Vater oder eine Mutter oder wie auch immer, ich gehöre auf jeden Fall schon von Wurzeln her mit zu dem schwarzen Bevölkerungsanteil in Brasilien. Das heißt also, da war es weder so, dass jetzt die Weißen so sehr in der Minderheit waren, dass sie so Apartheidsgesetze brauchen, vielleicht in Südafrika, aber du hast auch nicht die ökonomische Entwicklung gehabt, wie zum Beispiel in den USA. Das heißt also, dass einfach eigentlich die koloniale und postkoloniale Ökonomie alleine dafür gesorgt hat, dass der Rassismus sich perfekt fortentwickelt. Das heißt also, wenn du durch einen Stadtteil wie Copacabana läufst, wen du dort die Scheiben wischen siehst, ne, von den Hausangestellten, wen du an der Tankstelle siehst, wen du auch als Obdachlose siehst oder Kinder, die Geld retten, oder wer dir den eisgekühlten Tee am Strand verkauft. Die sind auf jeden Fall zu 80% sind das Schwarze. Ja, und die 20%, das sind die Immigranten aus dem Nordosten, von denen es auch sehr viele gibt. Ja, also Favelas sind aufgebaut durch Schwarze aus Bahia und Nordosten und eben auch aus den gleichen Regionen in sozusagen Nachkommen von Portugiesen mit dann indigenen vor Ort und wie auch immer. Also die aber eben sich nicht selber als Schwarze bezeichnen würden, sondern als Mestizen vielleicht. Es gibt hier so einen komischen Begriff, der dafür verwendet wird bei den Zensus. Und deswegen würde ich sagen, muss man da, glaube ich, also es ist nochmal ganz anders zu greifen, glaube ich, der Rassismus, der ganz stark ist in Brasilien auf jeden Fall. Und dann halt über so ein paar Methoden auch aufgegriffen wurde und da würde dann aus Sicht, denke ich, der schwarzen Widerstandsbewegung zum Beispiel sagt, okay, es gibt jetzt mittlerweile eben, es gibt Quoten an den Unis, ne? Also konkret für, es gibt einerseits Quoten für Schüler, die an öffentlichen Schulen waren, weil die einfach eben anerkannt wesentlich schlechter ausbilden als private Schulen. Und aber dann konkret eben noch eine Quote für Schwarze. Und die sind halt, also so solche Sachen, ne, also da gibt es dann vielleicht einen Unterschied zwischen PT und Nicht-PT. Also das ist auf jeden Fall sowas, das für den konservativen weißen Brasilianer, das ist also für ihn das Ende der Welt. Ne? Also wenn es also irgendeine affirmative Politik gibt für die schwarze Bevölkerung. Und dafür haben sie dann aber eben ihre Polizei und wie auch immer. Und da drückt sich dann der Rassismus vielleicht auch am stärksten eben konkret in die Letalität aus. Von den Zahlen her ist es eben so, dass sozusagen Opfer der Polizeigewalt und auch Opfer von der allgemeinen Drogengewalt sind einfach zu ganz, ganz großen Teil, lass es 90% sein, jugendliche Schwarze. Und da gibt es schon dann teilweise eben auch Kampagnen. Amnesty International selber macht Kampagnen, arbeiten leider vor Ort wiederum dann mit NGOs zusammen, die Machtpolitik betreiben. Also es ist auch wieder dann nicht so einfach, aber was sie so dann an Publikationen herausgeben und so, dann schon sehr stark kritisieren. Wobei es dann aber eben oft auf der Kritikebene darauf hinausläuft, dass man dann versucht zu sagen, ja, wir machen jetzt Vorschläge, wie man besser Polizei sein könnte. Da gehen wir dann natürlich nicht mit, weil wir nicht der Meinung sind, dass man besser Polizei sein kann, um den Kapitalismus in Brasilien aufrechtzuerhalten. Ne? Und ich glaube, dass es gab hier halt auch so ein bisschen so diese Diskussion, es gibt halt teilweise völlig absurde Morde, ne? Also 5 Jugendliche in einem Auto, die einfach mit 120 Schüssen von den Bullen einfach komplett exportiert werden und niedergemetzelt werden. Und da hilft sicherlich der weißen Elite, dass es eben einfach seit 20, 30 Jahren dieses Drogen-Mix-Ding als die große Erzählung aufgebaut wurde. Ja, wo dann immer noch irgendwie wieder, also in erster Linie dann selbst vielleicht die Leute sagen, okay, die dachten wohl, das wären, oder irgendwie sowas, verstehst du? War einfach nicht so krass, hey, die haben die einfach nur abgeknallt, weil sie eben Bullen sind und wissen, sie haben sozusagen den weißen Staat hinter sich und sie wissen, das sind Favela-Jungs und dann sind es 4 Schwarze und ein Weißer, aber alle aus der Favela und gut, vielleicht, also in diesen extremen Fällen gibt es dann schon Konsequenzen, aber es gibt also nicht solche, die sie wirklich fürchten und würden sie machen. Du hast dich auch akademisch mit den Bewegungen in Rio beschäftigt, vielleicht kannst du was dazu sagen, mit welcher Perspektive? Genau, ich bin mit einem Diplom in Geografie aus Deutschland hier angekommen. Und das hat erstmal ein paar Jahre auch keine große Rolle gespielt, außer dass ich halt versucht habe, das hier anerkennen zu lassen als einen brasilianischen Master. Das hat irgendwie 2 Jahre gedauert insgesamt, war ziemlich aufwendig. Aber wusste nicht so genau, warum auch. Ich habe es halt einfach mal gemacht. Gut, und dann war immer so ein bisschen dieses Visumsproblem bei mir. Ich habe halt jedes Jahr wieder erneuert und ich habe irgendwie eine Art so spärliche Lehrerausbildung gemacht. Dann habe ich Portugiesisch kurz mal immer so wieder was Neues gefunden, wofür man irgendwie ein Studentenvisum bekommen hätte. Und es gab nicht so richtig eine Aussicht für mich, formal zu arbeiten, halt auch wegen Kooperative aufbauen, alles informell, was wir auch gerne informell halten wollen. Und irgendwie selber Englischunterricht gegeben, hier auch in einem Projekt und so. Also es gab nicht keine Perspektive auf eine andere Form von Visum. Und da ich Geografie an sich auch sehr gerne mag, also ich habe da auch kein Problem mit, mich damit wieder auseinanderzusetzen, hatte kein Problem damit, habe ich mir das dann halt überlegt, also eigentlich zuerst recht gegen meinen Willen so ein bisschen so von Freunden auch gepusht worden und macht es doch, das wird dem einiges erleichtern. Habe es letztendlich gemacht und war dann eben zuerst an dem Institut für Stadt- und Regionalplanung ein Jahr, noch ohne Stipendium. Das war ein ziemliches Gerenne, weil ich halt komplett dann auch weiter das Geld verdient habe und das war halt fast mehr noch so ein Masterstudium, also ziemlich viel Unterricht und so. Habe dann aber nochmal in einem anderen Auswahlverfahren teilgenommen, an der UFI, das ist auch eine Bundesuniversität, aber eben in Niterói, in der Stadt, die zur Metropolitanregion gehört, aber eben gegenüber von der, auf der anderen Seite der Bucht liegt. Und da gibt es so 3-4 Profs, die so kritische Geografie schon seit 20, 30 Jahren, die müssen sich so eine kleine Nische aufgebaut haben. Und die waren recht offen für den Vorschlag, den ich gemacht habe. Und da geht es halt darum, aus der Perspektive einer militanten Untersuchung, ein bisschen die territoriale Dynamik einerseits der Favela an sich im städtischen Kontext als Territorien von Widerstand und andererseits aber dann eben konkret aus Sicht eben von so kleinen Gruppen, die eben in der Favela arbeiten. Und das, kannst du kurz erklären, was eine militante Untersuchung ist? Genau, also militante Untersuchung, das läuft auf Portugiesisch unter Investigação Militante, das wurde ja auch noch nicht so viel verwendet, der Begriff. Viel mehr, also das gehört zu dem weiter befassten Begriff Aktionsforschung, also da können mehr Leute vielleicht auch was mit anfangen. Wo es eben ganz stark, also es geht aus von der Infragestellung der Trennung von Subjekt und Objekt bei einem Forschungsprozess, also sprich der neutrale oder auch nicht neutrale Forscher, der auf einen Prozess schaut, zu dem er sich irgendwie entweder extern, also so tut, als wäre er extern zu ihm, ne? Oder sich vielleicht auch so fühlt. Das heißt also konkret kann so eine militante Untersuchung eben nur von jemandem gemacht werden, der, wenn man eben in politischen Prozessen drin ist, idealerweise als Gruppe, aber das gibt es bei einem Doktorstudium nun mal nicht, also sprich, es muss irgendwo sehr stark ein individualisiertes Element geben, zwangsläufig. Deswegen ist es auch nur, denke ich, eine rudimentäre Form geworden von dem, was es sein könnte als militante Untersuchung. Aber also Frage, die sich aus dieser Teilnahmesperspektive an Prozessen, an denen man eben beteiligt ist, heraus ergeben, die werden eben versucht, theoretisch aufzuarbeiten. Und da dann eben mit Methoden, die eben ganz stark dann auch, also ich habe das ein bisschen formuliert auch in der Arbeit, dann, also es geht eben, also die Reflexion von Prozessen, von Veränderungen, führt eben auch dazu, dass man sozusagen für Veränderungen der Reflexion der Prozesse kämpft. Ne? Also, und die dann auch irgendwie in Frage stellt und wie auch immer. Und es gibt da auch in der europäischen Linken ein paar Vorgänger. Es gab in Deutschland mal einen, Heinz Moser hieß der, das ist so 70er Jahre Erziehungspädagogik-Kram gewesen. Der hat das eher theoretisch gemacht, aber ganz spannende Überlegungen dabei eigentlich. Ich habe da mal so 2, 3 Bücher in Deutschland aufgegriffen. Fand es eigentlich ganz so interessant, um überhaupt mal sich anfangen, sich Sachen zu überlegen. Aber dann konkreter aus politischer, also militanter Sicht, die Operaisten in Italien, ja, die also so Industriesoziologie und eben in die Fabriken rein, zusammen mit den Arbeitern, bei denen war das dann ein bisschen so Klassenkomposition verstehen und sowas. Ne? Und da gibt es ja auch Gruppen, die in Deutschland noch teilweise mit so einer Perspektive arbeiten. Ich habe da so Kolinko, das sind so Leute, ich kenne den Ralf Fokus ganz gut, die haben das Anfang der 2000er Jahre gemacht, dass sie in so Workshop-Center reingegangen sind und dann aus den Erfahrungen dort wirklich zu arbeiten heraus eben, ne, also sich eben Fragen stellen und die dann eben mit Methoden sozusagen, wissenschaftlichen Methoden untersuchen. Und in dem Fall war es eben so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin Teil einer Gruppe, die politische Arbeit in der Favela macht, und aus diesen Prozessen heraus interessieren mich bestimmte Fragestellungen, die würde ich gerne im Rahmen von einer Geografen-Doktorarbeit bearbeiten. Ne, so hat sich das dann ergeben und ich glaube, der Titel sagt dann auch schon recht viel darüber, also eben also da steckt eben als Elemente in dem Titel stecken drin, also Favelas als Territorien des Widerstands, soziale Basisbewegung und eben militante Untersuchungen. Und so in dem Rahmen hat es da eigentlich auch abgespielt. Und das hat dann aber noch als Element mit drin gehabt, dass eben die Gruppen, die konkret dann mitgemacht haben, es wurden insgesamt bestimmt 15 Gruppen irgendwann, waren irgendwie mal in Kontakt bei einem Treffen dabei seit 2012. Und konkret dann wirklich 4 Gruppen, die so bis zum Ende irgendwie mitgemacht haben, die dann selbst Texte über ihre Arbeit produziert haben und diese Texte wiederum ergeben eigentlich ein eigenes Buch. Also das würde ich zum Beispiel jetzt auch mit dem, was jetzt so als Doktorarbeit entstanden ist, würde ich das nicht mit publizieren als meine Arbeit, sondern es wird ein Buch, was sozusagen die Gruppen dann, wir als Gruppen, weil ich dann ja wiederum Teil dieser Gruppen bin, geben dann einfach immer nochmal 2, 3 zusätzliche Gruppen, die jetzt im Januar, Februar so diese Workshops noch machen werden hoffentlich, was so schon vorgeplant ist. So bis Mitte des Jahres dann einfach mal so ein kleines 100-seitiges, 120-seitiges Büchlein, wo dann einfach konkret die Gruppen eben selber ihre Prozesse reflektieren. Und da habe ich dann eben wiederum die Doktorarbeit dazu verwenden können, um Zeit und Ressourcen zu haben, das auch zu machen. Und ich habe zum Beispiel dann basierend auf Workshops, die wir gemacht haben, mit den Aufnahmen, die ich hatte, habe ich dann sozusagen in der Wir-Form als Gruppe geschrieben und das wiederum den Gruppen gegeben. Und die haben sozusagen die Endredaktion, haben wir dann wieder gemeinsam gemacht und die konnten halt alles korrigieren und rausstreichen, was nicht stimmte und es nochmal neu überarbeiten. Letztlich sind es eigentlich Texte, die so ein bisschen als Gruppe sprechen, aber eben trotzdem irgendwann wieder mehr individualisierte Momente drin hatten, wer geschrieben hat, wer was gemacht hat. Halt einfach genau an dieser Stelle institutionalisiertes Wissen und nicht institutionalisiertes Wissen. Also in dem Grenzbereich habe ich mich natürlich bewegen müssen. Kann man inhaltlich das so verstehen, dass es dann darum ging, wie in der Favela der soziale Raum produziert wird durch Bewegungen, oder ist es sehr, genau, sehr abstrakt? Also, nee, genau. Ich habe ja, hast ja auch mitgekriegt, wahrscheinlich, ich habe halt viel so im Dialog mit Raoul Sivecki so gearbeitet. Ich habe damals einfach, als ich noch gar nicht wieder an der Uni war, dieses Territorium des Widerstands, das Buch, das hat mich ziemlich weitergebracht, bestimmte Fragen einfach anders zu denken oder auch mal anders drauf zu schauen, auf Favela an sich und so. Und da gibt es einen Begriff, den er verwendet, Gesellschaften in Bewegung. Ne? Also, so. Und ich habe das halt genommen, sozusagen, also soziale Basisbewegung in Favelas in Bewegung. Ne? Also, und das dann eben so ein bisschen ausgearbeitet, dass was wir machen oder andere machen, eben nicht einfach nur genau die Arbeit ist, sondern einfach nur eine spezielle Form von vielen verschiedenen Formen, in denen eben sich Widerstand produziert oder produziert wird von Gruppen, meistens eher kollektive Prozesse, natürlich auch Individuen, aber die dann wiederum kollektive Ausprägungen haben. Was wir dann hier eben in Lateinamerika ganz stark mit dem Begriff der Territorialisierung bearbeiten. Also allgemein ist es so in der Geografie, aber auch in den Sozialwissenschaften, also allgemein auch in den Sozialwissenschaften in Lateinamerika, Territorium, Territorialisierung und Territorialität, das wird eben sehr stark bearbeitet. Und da steckt dann für den Geograf natürlich immer auch die soziale Produktion von Raum mit drin. Also sprich, es sind immer soziale Beziehungen, die eben in der Territorialität mit drinstecken. Und in dem Moment, wo ich von Territorien des Widerstands spreche und das dann noch aufbreche, so ein bisschen sage, es gibt explizite, implizite Formen, dann so im Dialog mit James Scott zum Beispiel, ne, die Kunst des Widerstands. Und dann einfach auch mit verschiedenen Erfahrungen aus Lateinamerika und Widerstand, wie den zu denken und so. Und ich würde sagen, dass jetzt in der Arbeit selber, ich glaube, da kann ich noch ein, zwei Jahre versuchen, so verschiedene Sachen rauszunehmen. Und also ich denke, wir haben halt so mehr jetzt im libertären Kreis, glaube ich, so ein paar Konzepte vielleicht, die man mal diskutieren kann. Eben im Rahmen der sozialen Bewegung konkret, dann dieses, was ich auch meinte, diese Publikation zum Beispiel, die man dann selber rausbringen kann. Und was für mich eigentlich am schönsten war oder so, dass wir jetzt eben gemeinsam auch bei so dieser Verteidigung von dieser Arbeit waren und wir hatten am nächsten Tag noch zwei Debatten und dass eben so die Gruppen, die daran teilgenommen haben, dann hat auch noch wieder eine Gruppe, die auch in Favela arbeitet, zum Beispiel gefilmt und das dokumentiert und wir werden das einfach weiter verbreiten sozusagen. Dass ich da eigentlich so im Grundtenor war, einfach, hey, lass uns das weitermachen, lass uns mal dazu treffen, lass uns mal das diskutieren. Also einfach, wir wollen einfach weitermachen. Und für mich ist das auch genau eben das Wichtigste an so einer militanten Untersuchung. Die hört weder mit irgendeinem konkreten, institutionalisierten Studium auf, noch fing sie damit an. Also es ist klar, dass ich dadurch 4 Jahre lang ein Privileg hatte und Geld bekommen habe und wie auch immer. Und das würde ich auch niemandem verheimlichen. Das ist aber auch nicht so sehr Thema, weil wir sozusagen, wir machen irgendwie dadurch, dass wir in emanzipatorischen Basisbewegungen arbeiten, ist es so in dem Moment, wo es dazu führen würde, dass es sich ein starkes Machtgefälle ergibt, unabhängig davon, ob aufgrund meiner akademischen Tätigkeit oder weil ich weiß, Europäer bin oder wie auch immer, würde das da schon nicht mehr so richtig reinpassen und auch in Frage gestellt werden. Das heißt also, ich habe auch die ganze Zeit, und das habe ich ja auch bei der Beteiligung zum Beispiel gesagt, also dadurch, dass selbst die Gruppen die Texte gelesen haben und wie auch immer, also ich habe eigentlich immer so ein Rückkopplungselement drin gehabt. Ne? Und wo auch klar ist, dass ich hier Scheiß schreiben kann und dann behaupten kann, das sagen die aber so oder irgendwie sowas. Ne? Und noch viel weniger ist meine Absicht, zum Beispiel Leute zu interviewen und dann, was sie sagen, für sie zu interpretieren. Ne? Also ich kann versuchen, was ich daraus verstehe, wie ich das lese und sagen, okay, so und so, aber jetzt sagen, damit meint sie eigentlich das oder damit meint er aber eigentlich was anderes. Und was ja eigentlich so durchaus nicht wenige machen. Also das passt halt überhaupt nicht zu so einer Perspektive. Ja, vielen Dank ja. für das Interview. Und, ja. Ja, klar, gerne. Wenn, keine Ahnung, wenn irgendwer Fragen hat oder irgendwie sowas. Wir haben halt hier unsere Seite Horsa Rio, also es ist www.roca-rio.com und da ist auch unser Kontakt mit E-Mail und so. Keine Ahnung, wenn man irgendwie jemanden Kontakt aufnehmen will, können wir gerne. Ja.